Der Mafiajäger und die Sanduhr. Das Büro von Giuseppe Lombardo unterscheidet sich kaum von Dienstzimmern anderer Antimafia-Staatsanwälte. Die Aktenstapel mögen etwas höher aufragen, doch die Plaketten an den Wänden berichten, wie bei seinen Kollegen, auch von Besuchen von Polizeieinheiten und Staatsanwaltschaften aus aller Welt. Eine Sprechanlage mit kleinem Bildschirm, der zeigt, wer draußen vor der Tür wartet, fehlt ebenfalls nicht. Ein kleines Ding vorne am Rand des Schreibtisches würde man allerdings nicht erwarten. Zwei Metallplatten mit Streben, dazwischen eine Glasröhre, die sich in der Mitte zu einem kleinen Durchlass verengt, ein elegantes Exemplar einer Sanduhr. Manchmal beugt sich Lombardo zu seinem Gegenüber vor und tippt mit einem Stift auf den Zeitmesser. Aber nicht, weil die Zeit drängt, sondern weil das Stundenglas ihm als Versinnbildlichung der 'Ndrangheta dient. Journalisten der Bild hatten Lombardo in einem Artikel der Printausgabe vom 30. April 2018 als härtesten Mafiajäger der Welt tituliert. Man fragt sich, wie um alles in der Welt sie auf diese Idee kamen. Der 50-Jährige begrüßt seinen Besuch herzlich. Macho-Gehabe liegt ihm fern. Wäre er Priester mit seiner sanften und warmen Stimme, würde man ihm augenblicklich sämtliche Geheimnisse anvertrauen. Er trägt Turnschuhe, 3-Tage-Bart und eine randlose Brille. Markige Sprüche meidet er, wägt seine Worte. 20 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte arbeiten in Reggio Calabria. Lombardo gilt als der Denker unter ihnen, auch wenn er in zahlreichen Prozessen unter Beweis gestellt hat, dass er furchtlos zupackt und brenzlige Verfahren nicht scheut. Seine Stärke ist sein sehr gut strukturiertes Gedächtnis. Vielleicht hat er es vom Vater geerbt, ebenfalls Staatsanwalt. Für die Mammutaufgabe, die er sich gestellt hat, erwies es ihm gute Dienste. Lombardo ließ sich die Akten von rund 50 bereits abgeschlossenen Verfahren noch einmal bringen, ackerte sich Blatt um Blatt durch die Ordner und Packen. Er wollte herausfinden, was die abertausenden Seiten über die aktuelle Organisationsstruktur der 'Ndrangheta verraten, ob in den alten Aussagen und Ermittlungsprotokollen Dinge verborgen sind, die über das bereits Bekannte hinausgehen. Mehr als 'Ndrine, also Familien, und Locali, also Ortsvereine, und Mama, das Führungsgremium, und Santa? Mehr als Provincia und Camera di Controllo? Wenn Lombardo jetzt über diese Arbeit redet, ist es ein Ritt auf der Metaebene, der hohe Aufmerksamkeit erfordert. Er abstrahiert, apostrophiert, nutzt Sammelbegriffe, ganz anders als bei Vernehmungen, wo er kurze und präzise Fragen stellt. Und gerade in Gerichtsverfahren merkt man, dass er Gesprächsverläufe gut vorhersieht. In den durchgesehenen Akten stieß er auf Gespräche, die er zunächst nicht entschlüsseln konnte. Erst peu à peu lernte er sie zu dechiffrieren und erfuhr, über was die Mafiosi redeten, nämlich über die künftige Struktur ihrer Organisation und wie man sie möglichst gut abschirmen und vor Aufklärung schützen kann. Deshalb die Sanduhr. Lombardo sagt nämlich, die 'Ndrangheta lasse sich am ehesten im Sinne zweier Pyramiden begreifen, die an der Spitze aufeinander geschichtet seien. Das Problem dabei sei, die untere Pyramide falle mit Morden und Erpressungen und Drogendelikten und vielerlei Untaten auf und sei dank Ermittlungen, Verhaftungen und Kronzeugenaussagen gut bekannt. Die zweite Pyramide sei dagegen nur sehr schwer zu beweisen, sie bestehe aus den Unsichtbaren. Luigi Bonaventura hatte schon im Jahr 2012 immer wieder von den Unsichtbaren gesprochen. Mir wurde damals nicht ganz klar, was er meinte. Sein Wissen hatte er zuvor auch mit Staatsanwälten geteilt. Ich kann mir vorstellen, wie Lombardo und er ihren Spaß dabei hatten. Lombardo, der davon angetrieben ist, das Große bis ins Detail zu sehen, und Luigi, der, obwohl er ein wichtiger Teil der Organisation 'Ndrangheta war, dennoch nicht alle ihre Geheimnisse kennt und sie studiert, sein Wissen immer wieder neu durchdenkt und das Gegebene analysiert. In der Logik der 'Ndrangheta gehe es nicht darum, was man habe, sondern was man ist und vor allem, wo man ist, sagt Lombardo. Das Wichtigste ist das, was man nicht sieht. Er deutet auf die untere Pyramide. Der Chef eines Lokale nimmt Befehle entgegen, weiß aber nicht wirklich, woher sie kommen. Er weiß nur, dass sie von oben kommen. Aber das ist immer noch eine Zwischenstufe. Sein Stift rutscht jetzt etwas höher. Dort, wo der Engpass ist, den die Sandkörner auf ihrem Weg nach unten passieren müssen. Die wichtigsten Leute in der 'Ndrangheta sitzen hier. Wer an ihrer Spitze ist, wer tatsächlich Macht hat und nicht im Auftrag handelt, der sagt nach unten und nach oben, was vermittelt werden muss. Lombardo hat die Sanduhr nicht umgedreht, aller Sand befindet sich unten im Glas. Sein Stift zeigt jetzt auf die obere Pyramide. 8 Jahre hat es gedauert, um auf den unsichtbaren Teil zu stoßen. Erst dann haben wir verstanden, dass die kriminelle Sphäre viel weiter reicht als alles bisher Bekannte. Die Bosse an der Engstelle bestimmten aber bei weitem nicht alles. Auch die Personen in der kleinen, umgekehrten Pyramide oben sind in bestimmten Situationen gefordert, aktiv zu werden und diese selbst zu steuern. Ein kompliziertes System, absolut. Die Hierarchien haben scheinbar mehrere Richtungen. Das Ganze wirkt eher wie ein Netzwerk mit gemeinsamen Interessen. Inzwischen hat eine Reihe von Prozessen einige der Unsichtbaren sichtbar gemacht, zumindest in Italien. Ein Mitglied des italienischen Senats war darunter, ein Minister, ehemalige Abgeordnete, Rechtsanwälte, der frühere Bürgermeister von Reggio Calabria und viele weitere staatliche, regionale und kommunale Funktionäre. Zuletzt sorgte im Dezember 2019 das Verfahren Rinascita Scott für Aufruhr, weil dabei besonders viele mutmaßliche Unsichtbare verhaftet wurden. Es scheint, als würden die italienischen Ermittlungsbehörden aufräumen bei den Unsichtbaren. Ich frage Lombardo, ob es Unsichtbare auch in Deutschland gäbe. Wir wissen es nicht, aber es ist keinesfalls auszuschließen, sagt er und zuckt leicht mit den Schultern. Sicher ist nur, wenn wir die Kooperation zwischen Deutschland und Italien nicht intensivieren, werden sie viel länger unsichtbar bleiben als die in Italien. Bisher ist es so, dass Ermittlungen in Italien stets zeigten, dass die 'Ndrangheta in Deutschland ihre Strukturen analog zu Italien reproduziert, sich quasi klont. Die Verhaltensweisen unterscheiden sich, die Strukturen nicht. Ermittlungsverfahren in Deutschland beleuchten solche Sachverhalte leider nicht. Ich habe von italienischen Staatsanwälten nie Klagen gehört, dass sie die Arbeit auch für Deutschland übernehmen. Tatsächlich ist es zu einem Gutteil aber so. Die meisten Mafia-Ermittlungen in Deutschland werden nicht in Deutschland gestartet, sondern erfolgen zur Unterstützung der italienischen Kolleginnen und Kollegen. Gleiches gilt auch für viele andere Länder in Europa. Und das Augenmerk bei deutschen Ermittlungen ist fast ausschließlich auf die Aufklärung einzelner Straftaten und kaum auf Strukturen gerichtet und schon gar nicht auf die Institutionen der 'Ndrangheta, ihrer Funktionsweise, ihre innere Verfasstheit. Wenigstens scheinen neue Kooperationsabkommen und verbesserte rechtliche Instrumente, wie die gemeinsamen Ermittlungsgruppen von der koordinierenden Behörde Eurojust, auch Joint Investigation Team genannt, hier etwas Abhilfe zu schaffen. Ein fast schon berühmt gewordener Unsichtbarer ist Giorgio Di Stefano. Das Gericht in Reggio Calabria verurteilte den Rechtsanwalt 2018 zu 20 Jahren Haft. Der Richter war überzeugt, dass Di Stefano Teil eines geheimen Führungszirkels der 'Ndrangheta war. Neben dem Richtergremium saß Giuseppe Lombardo, der an der Anklageschrift mitgeschrieben hatte. Di Stefano sei in den 8 Jahren dauernden Ermittlungen, die dem Prozess vorausgingen, nur selten abgehört worden, berichtet er. Und noch seltener habe er etwas von Gewicht gesagt. Einmal aber hatten die Ermittler Glück. Sein Sohn habe von ihm wissen wollen, wie die Taufe in der 'Ndrangheta vor sich gehe. Andere hätten über die Rolle seines Vaters geredet, da sei er neugierig geworden. Di Stefano leugnete die Mafia-Verbindungen keineswegs. Was dann folgte, wurde für Lombardo zu einem Schlüsselsatz. Zitat: Di Stefano sagte zu seinem Sohn, »Mein Vater, der König der Könige war, hat sich nie mit solchem Affentheater beschäftigt.« Wenn man nicht aufmerksam hinhöre, meint Lombardo, wäre man wohl geneigt zu sagen, wer Mafia-Rituale als Posse abtut, gehöre dieser Welt nicht an. Tatsächlich sei genau das Gegenteil der Fall. Die Pyramide unten, der sichtbare Teil der 'Ndrangheta, lebe von Ritualen, Dienstgraden. Sie hielten alles zusammen. Bei der obigen Pyramide sei das anders. Zitat: Auf dieser Ebene geht es nicht um Materielles. Auf dieser Ebene werden Strategien entworfen. Ein abgehörtes Telefongespräch, in dem jemand sagt, er sei getauft, genügt und man wandert für 15 Jahre ins Gefängnis wegen Mitgliedschaft in der Mafia. Kann der Kreis von Personen in der Pyramide oben dieses Risiko eingehen? Lombardo mahnt seit vielen Jahren, dass wir die 'Ndrangheta endlich als umfassende Gefahr ernst nehmen müssen. Dies gilt noch mehr mit der Entdeckung der Unsichtbaren. Zitat: in dem Moment, wo diese kriminellen Strukturen einflussreich werden, auch in Bezug auf politische Entscheidungen und somit politische Subjekte werden, sind wir alle von Gemengelagen bestimmt, die nicht außerhalb dieser kriminellen Kreise sind. Das ist die Wahrheit. Italien hat bedeutende Fortschritte im Kampf gegen die Mafia-Organisationen ermöglicht, indem neue Ermittlungsansätze umgesetzt wurden, der Einsatz von Kronzeugen etwa oder das Verfolgen von Geldflüssen. Lombardo hält weitere Neuerungen für nötig. Zitat: Mit dem gewohnten Ermittlungssystem werden wir nie in der Lage sein, Antworten auf die Herausforderungen durch die 'Ndrangheta zu liefern. Wir müssen uns von dem Ansatz lösen, zu fragen, welche Probleme uns die Clans schaffen. Solange wir nicht von einem Punkt starten, der über die einzelne Mafia hinausgeht und sie in ein viel breiteres System stellt, werden wir immer enorm im Rückstand sein und gezwungen, nur zu folgen. Denn wir werden nicht verstehen, was diese Akteure sind, und wir werden sie nicht als das behandeln, was sie sind, mahnt er. Bei unserer Anti-Mafia-Konferenz in Berlin hat Giuseppe Lombardo an seine Kollegen erinnert, die wegen ihrer Arbeit ermordet worden sind und dass die Mafia den italienischen Staat militant angegriffen hat. Zitat: Ich bin Staatsanwalt geworden, weil ich am 28. Juli 1993 eine Viertelstunde vorher dort vorbeigegangen bin, wo dann eine Bombe explodierte. In Rom vor der Lateranbasilika. Die Bombe sollte unseren Staat destabilisieren. Als ich gerade zu Hause die Tür schloss, hörte ich die Explosion. Was die Mafien erreichen wollen, ist in der Substanz, dass eine moralische Spannung schwindet. Für meinen Entschluss, mich gegen die Mafia zu engagieren, ist diese moralische Spannung fundamental. Die Arbeit als Staatsanwalt ist nicht eine Arbeit wie jede andere. In mehr als 2 Jahrzehnten als Staatsanwalt hat sich sein Bild von der 'Ndrangheta stark gewandelt. Mehr und mehr ist der systemische Aspekt in den Vordergrund getreten und eine Aufteilung in Schwarz und Weiß, Gut und Böse, in den Hintergrund. Gerne illustriert er seine Sicht anhand des Finanzsystems. Dieses sei mittlerweile der Schlüssel zur Macht der 'Ndrangheta geworden. Denn die Reichweite finanzieller Macht übertreffe die von Erpressung und Gewalt um Längen. Vor allem könne man bei herkömmlichen Straftaten Tat und Täter klar benennen. Im Finanzwesen dagegen werde die Zugehörigkeit zu kriminellen Systemen wie der 'Ndrangheta nicht erkannt. Zitat: Ich möchte die Autoritäten dort gerne fragen: Entschuldigen Sie, aber wen suchen Sie denn? Jemand, der auf bestimmte Art und Weise gekleidet ist, der in einer bestimmten Art und Weise spricht und der auftaucht und sagt: Guten Tag, ich bin der lokale Chef der Mafia in Reggio Calabria? Das wird nicht passieren. Manchmal provoziert Lombardo mit Sarkasmus. Zitat: Wenn ich die Leute im Finanzwesen also frage, ob sie jemals ein Mitglied der 'Ndrangheta kennengelernt haben, werden sie mit Nein antworten. Und stattdessen sind sie wahrscheinlich bereits der 'Ndrangheta unterworfen, ohne es zu wissen. Noch gäbe es dazu keine Gerichtsurteile. Zitat: Das ist die schlimmste Bestätigung, dass es keine gerichtlichen Spuren gibt. Ein Drama, wenn man auf dieser Ebene versucht zu intervenieren mit Ermittlungen. Gerade wenn es um das Thema Finanzwesen und 'Ndrangheta geht, ist die Prozesswahrheit am weitesten entfernt von einer historischen Wahrheit. Sollte man sich die Mühe von Ermittlungen also überhaupt machen? Lombardo äußert sich kämpferisch. Bei all den Einschränkungen, die mir als Staatsanwalt gesetzt sind, komme ich vielleicht nicht weiter. Aber die Suche nach der Wahrheit muss andauern und wir dürfen uns nicht zufrieden geben. Es zählen auch unsere Ergebnisse, nicht nur das Urteil. Man könnte das alles für Fantastereien halten, doch immerhin bestätigen erste Gerichtsverfahren Lombardo inzwischen. Der Staatsanwalt hat sich von den juristischen Erfolgen mehr erhofft. Zitat: Ich erwartete, dass mit unseren Ermittlungserfolgen bestimmte Schleusen aufgehen, wir Unterstützung erfahren. Aber diese Unterstützung kam nicht, sagt er. Er glaubt inzwischen, dass die Mafia viel tiefer verwurzelt ist, als er zunächst dachte. Nicht in dem Sinn, dass es Tausende und Abertausende Mafiosi gibt, sondern weil es Tausende gibt, die von der Mafia leben. Die 'Ndrangheta ist eine Industrie, die es auch Nicht-Mafiosi ermöglicht, gut von ihr zu leben.